Fühlst du Gott? Spürst du in deinem Herzen, dass Gott da ist? Oder gehörst du eher zu der Sorte von Menschen, die von sich sagen, ehrlicherweise bin ich religiös ziemlich unmusikalisch? Dass, wenn du so auf dein Herz guckst, du eher merkst, ich fühle da gar nicht den großen Glauben an Gott in mir drin. Ich merke in mir vor allen Dingen Zweifel und Unglauben. Wenn du sagst, ich bin eher von der religiös-unmusikalischen Sorte, nicht so mit einer spirituellen Antenne, dann bist du zumindest in ganz guter Gesellschaft, weil mir geht das ehrlicherweise auch so. Und ich weiß, ich bin Pastor und vielleicht erwartet man von so einem Pastor, dass er immer die Gegenwart Gottes fühlt, aber mir geht es ehrlicherweise überhaupt nicht so. Ich habe nicht das, was jemand mal Sinn und Geschmack für das Unendliche nannte. Ich bin keiner von denen, der sagt, ich erlebe Gott. Also ich lese Gottes Wort, ich bete zu Gott, ich empfange den Leib und Blut Jesu Christi im Heiligen Abendmahl, aber Gott erleben, so als Kategorie, dass meine Seele sich mit dem Göttlichen verbindet, nee, das ist ehrlicherweise nicht das, was ich bisher erfahren habe. Wenn es dir genauso geht wie mir, gibt es heute eine gute Botschaft. Und weißt du, was die gute Botschaft ist? Sie lautet, im Christentum geht es nicht so sehr um das, was in deinem Herzen stattfindet, sondern im Christentum geht es vor allen Dingen um das, was in Gottes Herzen stattfindet. Und du magst Gott nicht fühlen, aber sein Herz schlägt voller Liebe für dich. Und das ist eine unfassbare befreiende Botschaft, wenn du merkst, ey, ich habe nicht die großen religiösen Gefühle, aber darauf kommt es am Ende eben auch nicht an, weil Gottes Herz für mich schlägt. Und davon erzählt das Neue Testament in einer sehr eindrücklichen Geschichte. Den Anfang davon lese ich einmal vor, bei Matthäus im 9. Kapitel ab Vers 35. Da heißt es, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also, was passiert hier? Jesus blickt auf die Menschen. Er sieht, wie sehr die Menschen sich ängstigen, wie schlecht es ihnen geht. Und dann heißt es, und es jammerte ihn. So übersetzt Martin Luther das. Dahinter steht ein bestimmtes griechisches Verb, das heißt splanchnizomai, ist ein richtig schöner Zungenbrecher, splanchnizomai. Und das heißt, auf Deutsch übersetzt, eigentlich, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, es drehten sich ihm die Eingeweide um. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber vielleicht kennt ihr so Momente, wo man so mitfühlt mit jemandem, dass man es richtig in der Magengegend spürt. Und genau dieses Gefühl von, es dreht sich mir alles um, weil ich so mitfühle und mitleide, das sagt hier Matthäus im Evangelium, das hat Jesus gefühlt in dem Moment. Es zerreißt Jesus das Herz, so sehr fühlt er mit. Und Jesus ist heute derselbe. Er ist Gott, der auf die Welt gekommen ist. Und er blickt dich mit den gleichen Augen an, wie er damals diese Menschen angeblickt hat. Und wenn er dich sieht und sieht, was du alles durchlebst und durchmachen musst, dann jammert es ihn. Dann geht das Gott nahe. Gott ist nicht der Gott der antiken Philosophen, der unbewegte Beweger. Gott jammert es. Es zerreißt ihm das Herz. Und er blickt auch heute auf seine Herde mit den gleichen Augen. Er sieht dich, wenn du vielleicht mit Depressionen zu kämpfen hast, wenn du mit deinem eigenen Kopf nicht klarkommst, wenn es Tage gibt, wo diese Dunkelheit selbst dein Glauben verfinstert. Jesus sieht das. Er sieht die Kämpfe. Und er fühlt mit dir mit. Es zerreißt ihm das Herz. Er sieht dich, wenn du Beziehungen hast, die gescheitert sind. Er kennt den Schmerz, der da dann kaum auszuhalten ist. Er fühlt mit dir mit. Er sieht jeden, der Angst davor hat, vielleicht nächste Woche steht wieder ein Termin mit dem Arbeitsamt an, wo du schon denkst, oh, wenn ich daran nur denke, dann kann ich nicht schlafen. Jesus sieht, wenn die letzte Woche für dich komplett zu vergessen war und er fühlt mit dir mit. Und wenn du gerade jetzt nichts fühlst, ist Darauf kommt es nicht an. Weil es am Ende darauf ankommt, was in Gottes Herzen ist und nicht, was in deinem Herzen ist. Es gibt ein christliches Buch, das ich immer wieder gerne lese, das heißt Und etliches fiel auf dem Fels. Das ist von einem schwedischen Bischof geschrieben worden, jetzt auch schon, ich glaube, 80 Jahre alt ungefähr, 90. Und das heißt Und etliches fiel auf den Fels. Und in diesem Buch gibt es eine sehr eindrückliche Szene, wo ein Pastor, der heißt Pastor Savonius, Hausbesuche macht. Und dann kommt er in ein Haus, spielt so vor ungefähr 200 Jahren, und da sitzen 20 Menschen. Und da meldet sich eine Christina und fragt den Pastor etwas. Und was sie ihn fragt und wie der Pastor antwortet, daraus lese ich einmal vor. Die Frau fragt: Wie soll man sicher wissen können, ob man vom Geist Gottes berufen ist? Savonius überlegte einen Augenblick, dann griff er nach dem Hauskatechesenbuch, raschelte mit den Blättern und las: Christina Jonstochter, doch du bist von Gott selbst berufen, denn hier stehst du als unter seinen Getauften angenommen. An der Sache kannst du gar nicht zweifeln. Aber wenn man nichts fühlt, so fühlt Gott desto mehr. Sie schwieg und wurde rot. Ihr Lieben, das ist Seelsorge. Das ist gute Seelsorge, zu sagen, hey, wenn du gerade nichts fühlst, so fühlt Gott desto mehr. Wenn du nichts fühlen kannst, fühlt Gott für euch beide. Wenn du nicht glauben kannst, der Herr, dem ich vertraue, der ist stark genug für zwei. Wir gehen jetzt noch mal einen Gedanken weiter, denn diese Geschichte geht weiter. Ich lese einmal vor, was als nächstes passiert. Und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer an euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch kein Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Also, Jesus sendet seine Apostel aus, um diese großartige Botschaft weiterzusagen, dass, ich sage es mit meinen Worten, dass Gottes Herz größer ist als all unseren Zweifeln und unser Versagen. Aber es hilft uns Menschen nicht, wenn das abstraktes Wissen bleibt. Wir brauchen immer ein Gegenüber, das uns das zuspricht, das uns zuspricht: Hey, Gott fühlt für euch beide. Weil Gottes Gnade immer von einer zerbrechlichen Kreatur zur nächsten fließt, nie abstrakt verstanden wird, sondern immer, ich sage es so, Gott legt das Wort von seiner Gnade in den Mund von Sündern, um das anderen Sündern weiterzusagen. Gott ist größer als dein Herz. Und so schickt er diese Apostel los mit dieser Botschaft: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das weiterzusagen, dass in der Gegenwart Jesu die Macht des Bösen gebrochen ist. Wobei, wenn man das hier genau liest, was Jesus seinen Aposteln aufträgt, kann man ja schon ins Stolpern kommen. Ne? Also, weck Tote auf, ist so, finde ich, die stärkste Aufforderung, der stärkste Imperativ in dieser Kette von Imperativen. Und ich kann mich fragen, Moment, sollen wir das jetzt 1:1 umsetzen? Also, sollen wir jetzt demnächst hier bei uns in der Gemeinde einen Glaubenskurs anbieten mit der Überschrift Toten auferwecken, leicht gemacht? So, die ersten kleinen Schritte im Toten auferwecken, dass wir die gehen können. Das hielte ich ehrlicherweise für nicht so sonderlich zielführend, und ich glaube auch, dass man damit in der Gemeinde ordentlich Druck macht, wenn man implizit von ihr erwartet, dass sie das hier leisten können muss. Ich glaube, deswegen ist es gut, sich dem, was Jesus hier sagt, wenn er die Apostel aussendet, sich dem so mal auf drei Ebenen zu nähern. Ich glaube nämlich, dass, was Jesus sagt, gilt in einem Sinne für die Apostel, in einem anderen Sinne für das Amt der Kirche und dann in einem dritten Sinne erst für uns alle. Und ich glaube, man muss auf all diesen drei Ebenen gucken, und das würde ich gerne mit euch machen, weil ich glaube, dann schließt sich da was auf. Schauen wir auf die erste Ebene. Die erste Ebene der Apostel. Und da ist die wichtige Botschaft heute, ich glaube, die kann schon mal echt Druck rausnehmen: Wir sind keine Apostel. Du bist nicht Petrus und ich bin es auch nicht. Das heißt, wir haben nicht das Mandat, uns alles an der Bibel auf uns zu beziehen, was Jesus zu den Aposteln spricht. Weil die Apostel innerhalb der Heilsgeschichte eine besondere Stellung haben. Und das sieht man im ganzen Neuen Testament, dass die Verkündigung der Apostel, wo sie die befreiende Botschaft von Jesus Christus predigen, dass diese Verkündigung begleitet wird durch Zeichen und Wunder. Also lest einmal die Apostelgeschichte. Ihr seht das, ne? Wie Petrus, Apostelgeschichte 3, einen Kranken heilt, wie er später im Verlauf der Apostelgeschichte die tote Tabitha von den Toten aufweckt. Die Apostel haben in der Heilsgeschichte, hinter mir sind sie abgebildet, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, hinten in der Kirche, die Apostel, sie haben eine besondere Rolle. Und ich glaube, wir übernehmen uns, wenn wir sagen, alles, was Jesus den Aposteln aufgetragen hat, gilt auch uns. Nein. Die Zeit der Apostel hat ihr Ende gefunden auch. Also Paulus schreibt selber dann später an die Gemeinde in Ephesus, dass in Epheser Kapitel 2, dass die Gemeinde gegründet ist auf dem Grund der Apostel und Propheten. Nicht, ihr habt weiterhin Apostel und Propheten, nein, die Apostel und Propheten haben sozusagen den Grund der Kirche gelegt. Und es gibt keinen anderen Grund, der gelegt ist als Jesus Christus selbst. Und das ist total interessant, wenn man mal guckt, wie zum Beispiel Paulus in den sogenannten Pastoralbriefen, also an Timotheus und Titus schreibt, was er quasi aufnimmt und was er nicht aufnimmt von den Aufgaben der Apostel. Also Paulus schreibt an den jungen Timotheus, an den jungen Titus, der alte Paulus, und er schreibt als Apostel der ersten Generation an diese Gemeindeleiter der zweiten Generation. Und was interessant ist, ist, dass er nicht quasi diese Weisungen hier alle weitergibt und sagt, Timotheus, weck Tote auf und so weiter, sondern wenn ihr mal schaut in den Titus- und Timotheus-Briefen, das ist etwas bodenständiger, ich sage es mit meinen Worten. Titus sei ein guter Lehrer, ein treuer Lehrer, dem, weil dir die Botschaft Gottes anvertraut ist. Das geht weiter. Also vor allem das Lehramt wird betont. Und dieser Gedanke, dass die Apostel eine herausgehobene Stellung haben und deswegen auch dieser Auftrag, Zeichen und Wunder zu tun, sich in erster Linie mit den Aposteln verknüpft. Diesen Gedanken gibt es sogar in Matthäus 10, woraus ich eben gerade gelesen habe, gibt es dort auch selber. Das ist interessant, wenn man mal so in die exegetische Literatur guckt, in die wissenschaftliche Literatur, dann fällt auf, dass Matthäus 10 ist eine sehr lange Rede, eine sehr lange Aussendungsrede von Jesus. Und es fällt auf, dass das die sprachlich auf verschiedenen Ebenen stattfindet, sodass man, finde ich sehr begründet, zu dem Ergebnis kommen kann zu sagen, ein Teil dieser Aussendungsrede, vor allen Dingen ein Teil, den ich vorhin vorgelesen habe am Anfang, ein Teil davon gilt nur für die Apostel, Toten auferwecken, und ein anderer Teil gilt für uns alle. Und das sieht man, wenn man Matthäus 10 guckt, auch schon sprachlich. Also ich nehme mal ein Beispiel raus. Die Apostel redet Jesus direkt an. Er sagt, weck Tote auf. Predigt, das Evangelium, treibt Dämonen aus und so weiter. Aber im weiteren Verlauf des Kapitels redet Jesus allgemein. So, also allgemeine Formulierung wie, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Das ist allgemeiner formuliert. Gilt uns allen. Also man kann begründet zu dem Ergebnis kommen, zu sagen, ein Teil von dem, was Jesus hier den Aposteln aufträgt, ist für die erste Zeit der Kirche gedacht. Vielleicht bis ungefähr ins Jahr 70, wo der Tempel in Jerusalem zerstört wird. Also Jesus schickt diese Apostel auch los und berichtet davon und sagt, ihr werdet Konflikte mit den Synagogen haben. Also das ist klar auf die erste Generation bezogen. Er sagt ihnen, geht nicht zu den Samaritern, geht nicht zu den Heiden, geht erstmal zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Also man merkt, das ist ein besonderer Auftrag, den die Apostel hier haben, der sich dann aber auch am Ende des Matthäus-Evangeliums weitet, wo Jesus dann den Missionsbefehl gibt und sie alle dann losschickt. Heißt, lange Rede, kurzer Sinn, du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du noch nie jemanden geheilt hast, und du musst dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du noch nie jemanden von den Toten auferweckt hast, weil du bist kein Apostel. Natürlich, auch bei uns erleben wir immer wieder, das Reich Gottes bricht im Kleinen da an, wo wir die gute Botschaft von Jesus verkündigen. So wie vor 2000 Jahren bei den Aposteln. Auch wir sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und auch ja, auch wir handhaben es bei uns in der Gemeinde so, wenn jemand krank ist, dann beten wir für ihn oder für sie. Das machen wir, klar. Steht im Jakobusbrief, wir sollen das machen. Ich habe dazu auch mal eine ganze Predigt gehalten. Ich versuche die mal hier zu verlinken, wenn euch das interessiert, das Thema mit Heilen und wie das so ist. Zumindest aus evangelisch-lutherischer Sicht. Und ich habe, muss ich euch sagen, ich habe mehrfach erlebt in meinem Leben, dass wenn wir als Gemeinde für Menschen gebetet haben, wenn ich für Menschen gebetet habe, dass die Leute zu mir gekommen sind nach einer Zeit und gesagt haben, das hat mir geholfen. Und zwar nicht nur emotional, sondern mit mir ist es gesundheitlich besser geworden. Und das heißt, ich will das gar nicht abstreiten, dass Gott heute noch Leute auch auf Wegen heilen kann, die ich nicht verstehe. Schließe ich gar nicht aus. Wir sollen beten. Und trotzdem ist es entlassend zu wissen, ich bin kein Apostel und ich muss nicht die gleichen Zeichen und Wunder tun, wie die erste Generation der Apostel sie getan haben. Gucken wir auf die zweite Ebene. Das Amt der Kirche. Es gibt so etwas in der Bibel wie das Amt der Kirche. Das kann verschieden aussehen. Manchmal heißen die Pfarrer, manchmal heißen die Pastoren, manchmal heißen die Priester, Lehrer. Darauf kommt es am Ende auch nicht an. Es gibt nur ein Amt der Kirche. Und auch da ist es gut zu wissen, so wie nicht alle Christen Apostel sind, so sind auch nicht alle Christen zum Amt der Kirche berufen. Und ich finde, man kann hier so auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Ich bin nämlich auf der anderen Seite total dankbar, in einer Gemeinde zu wirken, wo so viele Menschen mit anpacken, und zwar nicht nur mit anpacken und helfen, sondern gestalten aktiv, weil es ihre Gemeinde ist. Und ich bin dankbar für eine mündige Gemeinde, die nicht um den Pastor kreist, sondern die selbstbewusst ist und um Jesus kreist. Aber manchmal gibt es auch in frommen Gemeinden, das kenne ich so, diese eher unausgesprochene Erwartungshaltung, jeder Christ müsste eigentlich am besten Prediger sein oder Missionar, unbezahlt natürlich. Wenn du es mit deinem Glauben wirklich ernst meinst, dann müsstest du auch vorne stehen können und predigen. Sagt Jesus hier auch in dem Auftrag, predigt. Aber ich glaube, dass es entlastend sein kann zu wissen, ich bin nicht nur kein Apostel, sondern vielleicht bist du nicht berufen zum Amt der Kirche. Du hast eine Berufung, aber deine Berufung ist vielleicht nicht, öffentlich das Wort Gottes zu predigen. Luther hat einmal gesagt, das finde ich eine ganz hilfreiche Unterscheidung, hat gesagt, alles, was aus der Taufe gekrochen kommt, ist ein Priester. Aber nicht alles, was aus der Taufe gekrochen kommt, ist ein Prediger. Heißt, als getaufter Christ bist du eine Priesterin oder ein Priester. Das heißt, ne, nach biblischer Logik, du hast einen direkten Kontakt zu Gott. Lest mal den 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Da ist der Gedanke drin. Aber nur weil du getauft bist, bist du nicht gleich als Prediger berufen. Du musst nicht vorne stehen. Allerdings gibt es auch, wenn du dir vielleicht nicht das Amt der Kirche aufgetragen wurde, gibt es dennoch eine wichtige Aufgabe für dich. Und die wichtige Aufgabe ist zu beten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, betet doch, bitte darum, dass Gott Menschen in sein Amt beruft. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Ernte ist groß, ihr Lieben, auch heute. Das sehen wir doch überall. Darum bittet Gott fleißig im Gebet darum, dass er Menschen in das Amt der Kirche beruft. Bete für Theologiestudenten. Ihr Lieben, es macht einen Unterschied, wenn ihr die Hände faltet und vielleicht einfach für euren Ort, für den Dorf, für das Dorf, für den Stadtteil, wo du gerade bist, einfach jeden Tag zu beten, Gott, ich bitte dich, dass du jemanden berufst, hier das Amt der Kirche wahrzunehmen, Arbeiter zu sein in deiner Ernte. In dem Zusammenhang eine kleine Geschichte. Bekannter Pastor von mir hat das mal erzählt, dass er, als ihm die allererste Stelle zugewiesen wurde, bei uns ist es so, dass die erste Stelle, kriegt man so einen Brief und da steht dann drin, wo man hinkommt und dann guckt man auf der Karte nach, wo das so liegt. Und der bekannte Pastor war völlig entsetzt, in welches Dorf, in welches Kaff die Kirchenleitung ihn da schicken wollte. Und er hat einen älteren Pastor, seinen Mentor, angerufen und ihm davon erzählt. Und der ältere Pastor sagte so sinngemäß, na, wer weiß, wozu das gut ist. Vielleicht bist du an dieser Stelle ein Gebetsopfer geworden. Das finde ich eine super Formulierung, Gebetsopfer geworden. Vielleicht gab es da in diesem Dorf Leute, die haben seit Jahren und Jahrzehnten gebetet, dass Gott ihnen einen frommen Pfarrer schickt. Und jetzt hat Gott das Gebet erhört, jetzt bist du da. Und es war tatsächlich so, der Bekannte hat mir dann erzählt, als er dann da war, hat er die Leute gefunden, die seit Jahrzehnten gebetet haben, dass Gott einen frommen Pfarrer dahin schickt. Ja, und im Rückblick kann er auch sagen, es war genau richtig, dass Gott mich dahin geschickt hat, an diesen Ort, in diese Ernte, um in der Ernte das Feld zu bestellen, weil irgendwann kommt die Ernte. Das ist, wenn man in der Bibel guckt, ganz interessant, die Ernte einsammeln, sind die Engel Gottes, auch in anderen Gleichnissen, die Jesus erzählt, wenn ihr mal schaut. Aber genau, unsere Aufgabe ist, uns um das Ackerfeld zu kümmern, damit Gott was zum Ernten hat. Dritte Ebene. Erstens, wir sind nicht alle Apostel. Zweitens, wir sind auch nicht alle zum Amt der Kirche berufen, sollen aber für das Amt der Kirche beten. Und auf der dritten Ebene sind wir aber alle im Kleinen berufen und gesandt. Da, wo du bist, in deinem vielleicht ganz kleinen Radius, für deine Familie, bist du eine Priesterin oder ein Priester. Ich habe heute in der Kirche, kam ein Mann zu mir am Eingangstür und sagte, ich kann nicht mehr viel machen, ich kann nur noch beten. Ihr Lieben, dieser alte Mann mit, keine Ahnung, weit über 90, der ist ein Priester. Der betet für seine Leute um sich herum. Das ist eine heilige Aufgabe. Du hast das Mandat, in all dem, wo das Leben deinen Lieben schwerfällt, immer wieder auf die Gnade Gottes hinzuweisen, immer wieder auf das Kreuz, immer wieder zu sagen, hey, wenn du es nicht fühlst, Gott fühlt für euch zwei. Gottes Herz ist größer. Immer wieder zu sagen, wenn du jemanden in deiner Familie hast oder eine Nachbarin, das, was du dir nicht vergeben kannst, das hat Jesus schon ans Kreuz für dich getragen. Dann bist du die zerbrechliche Kreatur und Gottes Gnade fließt in dem Moment von einer zerbrechlichen Kreatur zur nächsten. Vielleicht etwas von der Gnade Gottes zu zeigen, dass andere glauben können. Das kann dein Mandat sein. Und es gibt eine Geschichte, die möchte ich euch noch erzählen, die mir so einen Geschmack dafür gibt, wie das aussehen kann, vielleicht in unserem Leben. Das ist eine Geschichte, die ein amerikanischer Theologieprofessor mal erzählt hat. Rod Rosenblatt hieß er inzwischen auch, inzwischen ist er auch beim Herrn Jesus. Und er erzählt die Geschichte über seinen eigenen Vater und wie er von seinem eigenen Vater Glauben gelernt hat. Und Rod Rosenblatt erzählt, dass er fromm christlich aufgewachsen ist, aber irgendwann als Teenager, junger Erwachsener gesagt hat, ich kann das alles nicht glauben, ich will mit dem auch alles nichts zu tun haben. Und dann erzählt er, wie er so als junger Erwachsener abends feiern war mit seinen Freunden und sie hatten alle was getrunken und dann sind sie ins Auto gestiegen und Rod Rosenblatt sagt, ich bin gefahren mit meinen Freunden dabei und dann war da so eine Kreuzung und ich habe nicht richtig hingeguckt und habe den Wagen, den ich, keine Ahnung, ein Jahr vorher von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, in ein anderes Auto reingefahren. Und zum Glück ist keinem was passiert, aber das Auto hat einen Totalschaden. Und dann erzählt er, habe ich an dem Abend meinen Vater angerufen. Mein Vater kam und hat nichts gesagt, hat schweigend all meine Freunde nach Hause gefahren mit seinem Auto. Und dann hat er zu mir gesagt, setz dich mal ins Wohnzimmer, wir müssen noch miteinander reden. Und Rod Rosenblatt sagt das aus seiner Perspektive, finde ich stark. Er sagt, und ich saß da im Wohnzimmer und ich wusste, ich habe es richtig, richtig vermasselt. Mir ging es Hundeelend. Ich wusste, ich habe Stubenarrest verdient, bis ich 35 bin. Aber dann kommt mein Vater, setzt sich zu mir und sagt, ich weiß, was du jetzt brauchst. Du brauchst ein neues Auto. Morgen früh kaufen wir gleich eins. Und Rod Rosenblatt schließt die Geschichte, indem er sagt, an dem Tag verstand ich, was Gnade ist und ich konnte wieder an Gott glauben. Ihr Lieben, das ist eine der kleinen Geschichten, die zeigen, wie es aussehen kann, etwas von dem Herzen Gottes in meinem kleinen Umfeld zu zeigen. Und die Predigt ist jetzt auch schon lang genug und ich könnte jetzt Amen sagen, will ich aber nicht, weil das ist eine total anrührende Geschichte. Ich finde die echt stark und ich weiß gleichzeitig, kann die einem auch ein schlechtes Gewissen machen, weil vielleicht bist du etwas älter und merkst, ja, so hätte ich mich gern gegenüber meinen Kindern verhalten, habe ich aber nicht und ich kann das jetzt auch nicht mehr ändern. Oder du hast vielleicht gar keine Kinder, aber du merkst einfach, ja, mir gelingt es oft nicht, auf Gottes Gnade hinzuweisen. Ich lebe das so nicht. Deswegen vergiss bitte eine Sache nicht, am Ende jetzt. Auch unsere Schwäche predigt. Denn unsere Schwäche zeigt auf den, der größer ist als unser Herz. Die Gnade hat das letzte Wort. Immer. Amen.